1. Die Israeliten handelten ernüg gegen den Willen des Herrn, weshalber es für einen Zeitraum von 40 Jahren der Herrschaft der Philister jubiliert. 2. In Soria lebte ein Mann namens Manoah ausdem Stamm der Daneten, dessen Ehefrau unfruchtbar war und bisher keinen zur Welt gebracht hat. 3. Der Engel des Herrn erschien der Frau und erklärt dass sie trotz ihrer bisherigen Unfruchtbarkeit bald schwanger werden und einen Sohn geboren wird. 4. A wise sie ausdrücklichen, vorsichtig zu sein, keinen Wein oder ander berauschend Getränk zu konsumieren und keinerlei Unreinspeisen zu essen. 5. Sobald sie den Sohn geboren habe, darf sein Haar niemals geschnitten werden, die der Jungwungeburten Gott geweiht sie den Befreiungskampf Israels gegen die Philister einleiten wird. 6. Die Frau berichtet ihrem Mann von der Begegnung und beschrieb den Besucher als einen Furchtstein flossenden Gottsmann, dessen Herkunft und Namen sie jedoch nicht erfahren hat. 7. Sie wiederholt die Anweisungen des Mannes, dass sie waren der Schwangerschaft auf Alkohol und unrein Speisen verzichten muss, die das kein bis zu seinem Tod ein Gott geweihter sein soll. 8. Daraufhin betet Manoah zum Herrn und bat darum, dass der Gottsmann noch einmal erscheinen möge, ihnen genaue Anweisungen für die Erziehung des künftigen Kindes zu geben. 9. Gott entsprach dieser Bitte, so dass der Engel ernüt zu der Frau kam, warend sie sich allein auf dem Feld aufhielt und der Mann nicht anwesend war. 10. Eilig lief sie zu ihrem Mann, in darüber zu informeren, dass derselbe Mann, der sie zuvor besucht hat, nun wieder erschienen sei. 11. Manoah folgte seiner Frau sofort und fragte den Unbekannten nach seiner Ankunft, aber tatsächlich dergenige sei, der zuvor mit seiner Frau gesprochen habe, was dieser bejaht. 12. Manoah erkundigt sich daraufhin nach den spezifischen Lebensregeln und Pflichten, die für den Jungen gelten sollten, sobald sich die Prophezeiung erfüllen wird. 13. Der Engel des Herrn antwortet Manoah, dass sein Frau sich strikten Alverbot halten muss, die bereit zuvor mitgeteilt hat. 14. Sie darf keinerlei Erzeugnis des Weinstocks verzehren, keinen Wein oder berauschend Getränk trinken und nichts unreins essen, algebot gewissenhaft zu befolgen. 15. Manoah bot dem Engel des Herrn, noch zu verweilen, damit sie ein Ziegenbockchen als Mahlzeit zu bereiten konnten. 16. Der Engel entgegnet jedoch, dass die Speise nicht nehmen wird, selbst wenn blieb, stattdessen soll Manoah dem Herrn ein Brandopfer darbringen, die Manoah noch nicht erkannt hat, wer war. 17. Als Manoah nach dem Namen des Besuchers fragte, in nach der Erfüllung der Vorhersagen zu können, verweigert der Engel ein direkt Antwort. 18. Der Engel des Herrn entgegnet im stattdessen mit der Frage, warum nach seinem Namen verlange, die dieser doch wunderbar und unbegreiflich sei. 19. Manoah nahm daraufhin das Ziegenbockchen sowie das Speisopfer und opfert es dem Herrn auf einem Felsen, woraufhin sich für ihren Augen ein Wunder ereignet. 20. Waren die Flamm des Altars zum Himmel aufstieg, fu der Engel des Herrn in dieser Flamm emper, woraufhin Manoah und seine Frau sich erfurchtig zu Boden warfen. 21. Die der Engel danach nicht mehr erschien, word Manoah bewusst, dass es sich bei dem Besucher tatsächlich einen Boten Gottes gehandelt hat. 22. Wollefurch rief Manoah seiner Frau zu, dass sie sterben mussten, weil sie Gott unmittelbar gegenüber gestanden und ihn gesehen hatten. 23. Seine Frau beruhigte in jedoch mit dem Argument, dass der Herr Opfer nicht angenommen und ihnen dies Visionen nicht offenbart hat, wenn sie hat toten wollen. 24. Schließlich brach die Frau einen Sohn zur Welt, dem sie den Namen Simson gab, der Jung wuchs Herren und empfing den Siegen des Herrn. 25. In der Folgezeit begann der Geist des Herrn, in im Lager Dans zu beinflassen, das sich geographisch zwischen den Orten Soria und Esthael befand.